Mann. Warum? Ich hab Herzschmerzen und verdammt tut das scheiß weh. Erzähl. Ich Rattenschubladen in der Erinnerung. Der Geist von damals rennt noch immer rum. Was ich gesagt hab, war immer dumm. Was auch immer, warum? Achtung, der Triebtäter, der kleine Behinderte, den du liebst später, wenn er dich nicht hindert drin. Asigen Aktionen, Pannensituationen, nach Scheiße. Das ist einer der Gründe, warum ich Stevo heiß, weil ich auf Steven scheiß nenne. Einfallslos, Eiferlos, das ist nur ein Teilverlust meiner Welt. Ich fühl mich heimatlos in dieser Welt, denn nachts im Schlafen plagen uns Herzschmerzen. Wir sind nicht müde, Nacht und Nacht geplant. Es hat kein Herzkerzen für jede Träne, die wir vergossen haben. Wie es entstehen und das sind tausend Farben. Mein Homie sagt, glaub fest daran, dass wir es schaffen. Ich glaub fest daran, dass wir es schaffen. Verbunden, versunken, das alles in Sekunden. Stunden verschlungen in Gezeiten. Ich hör Lachen, ich hör Streiten. Hart und krass sind an die Seiten. Meine Schmerzen werden uns begleiten. Denn Fisch schon trotz Haken und Herzen nicht. Leg am Hafen 1000 Kerzen, die mein Leid ausdrücken. In 1000 Stücken, in 1000 Jahren. Meine Seele sticht ewig nicht in Dunkelheit. Ewig diese dunkle Zeit. So viel Unsinn, schweig. Er vergaß, wer er war, also wer er ist. Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er vergaß, wer er war, also wer er ist. Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Traurig, aber wahr, aber Jahr um Jahr verging. Monat für Monat war hin, Woche für Woche verrinnt. Tag für Tag zerspringt, irgendetwas für ewig in zwei. Frag Daniel, war überall live dabei. Mit eigenen Augen gesehen, mit eigener Haut gespürt. Das ist mein eigener Werdegang, frag mich auch, wohin es mich führt. Denn es darf so nicht weitergehen, wir können so nicht weiterleben. Schau uns in die Augen und du siehst nur noch Leid und Tränen. Wir können nicht mehr klarer sehen, wollen uns nicht mehr zu erzählen. Nie wieder eure Nummer wählen, deswegen fangen wir an euch zu befehlen. Wollen euch nicht mehr wiedersehen, werden gegen alle eure Aussagen immer wieder drüber stehen. Bis ihr es gereiht habt, bis ihr es geschnallt habt. Ihr habt verdammt viel Glück gehabt, dass ihr bis jetzt noch nicht geknallt habt. Denn es gleicht nie ein Tag den anderen und es gibt nie wieder bessere Zeiten. Denn es darf mich von meinen Schmerzen leiden. Denn ich hab so viel Mist erlebt in meinem Leben, dass es irgendwie zu spät war, um drüber zu reden oder nachzufragen. Es sind Schmerzen, die mich plagen. Es sind Schmerzen, die mich weiter als alles andere von dieser Erde hier tragen. Und ich kann nichts tun und nichts gegen sagen. Deshalb bleib ich eingefallen, in mir selbst verkeilt. Schick mein Traum weiter hinterher, doch bin viel zu verpeilt. Viel zu weit in mir selbst reingefressen. Hab das getan, weil ich wollte vergessen. Ich wollte vergessen. Doch wir hoffen trotzdem, dass das Leben irgendwann mal wieder anfängt zu lieben, Mann. Es sind nicht viele, aber die sind geblieben, Mann. Es sind Erinnerungen an Guten und Schlechten, an Bluten und Testen, Erinnerungen an Armut und an Freiflug. Relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er vergaß, wer er war, also wer er ist. Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er hat vergessen, vergessen, vergessen. Er hat vergessen, vergessen. Er hat vergessen, vergessen. Also wer ist? Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er vergaß, wer er war, also wer er ist? Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er hat vergessen, vergessen, vergessen. Er hat vergessen, vergessen. Er hat vergessen, vergessen. Also wer ist? Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er vergaß, wer er war, also wer er ist? Die Antwort auch lag relativ nah, aber weißt du, wie fern es ist? Leben ist relativ hart, aber weißt du, wie fern es ist? Ungefähr wie ein Fersenriss, schwingt wie ein Pferdeschiff. Er hat vergessen, vergessen.